Serenade. Trägt die Liebe hin zu dir, sie bittet zärtlich zu galanter Promenade. Und es wäre doch schade, wärst du nicht bei mir. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Springt durch die Nacht das Lied der Geige. Nur geschieht. Und wenn sich unsere Herzen zueinander neigen, dann singen zärtlich alle Geigen ihr schönstes Liebeslied.